Name? Axel Grove. Alter? 23. Sie suchen eine Heuer als? Leichtmatrose. Sie sind auch als Heizer gefahren? Ja, auf der Batavia. Wenn Sie 3 Wochen warten, das ist lange, könnten Sie auf die Aurora gehen. Belgisches Schiff. Liegt gerade im Dock. Als Heizer. 3 Wochen? Oder eigentlich als Trimmer. Ich würde Ihnen raten, auf die Aurora zu warten. Sonst ist da nämlich nichts für Sie. Allenfalls die Esperanza. Spanien? Panama. Oh je. Dafür geht die heute Nacht in See. Stück gut nach Wilmington, USA. Sucht einen Leichtmatrosen sofort. Das ist mein Schiff. Panama, egal. Hier, unterschreiben. Aber an Ihrer Stelle würde ich auf die Aurora warten. Esperanza, Kapitän Grove. Was? Kapitän Grove, das ist mein Name. Kennen Sie Kapitän Grove? Ein Verwandter von Ihnen? Was sagen Sie? Ob Sie mit dem Kapitän verwandt sind? Wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, aber möglich wäre es schon. Es gab einen Korvettenkapitän Grove, das war mein Vater. Ich habe seit 13 Jahren nichts von ihm gehört. Erst kam der Krieg, dann ging alles bei uns kaputt. 13 Jahre. Ich habe immer gedacht, er lebt nicht mehr. Es gibt viele Leute, die Grove heißen. Aber merkwürdig ist es schon. Übrigens, was ich vorhin von der Esperanza gesagt habe... Ja, was sagten Sie doch? Nichts. Jedenfalls nichts Nachteiliges. Ein altes Schiff, sehr alt sogar, und etwas verbaut. Sie hat schon einen krummen Rücken bekommen. Wissen Sie, wenn über so ein Schiff die Jahre hinüber gestrichen sind und die Stürme, das ist wie bei einer Katze, die macht auch einen krummen Buckel, wenn man ihr über den Rücken streicht. Wenn es wirklich mein Vater ist, der die Esperanza fährt, dann ist sie ein prima Schiff. Natürlich. Ich gehe gleich hin, ich werde ja sehen. Die Esperanza nimmt noch Ladung über. Der Kapitän ist nicht an Bord. Es genügt, wenn Sie abends hingehen. Gut, am Abend also. Dann werde ich vorher noch irgendwo was essen. Ich möchte zahlen. Eine Suppe, einmal Buletten. Bitte sehr. Danke. Was ich noch sagen wollte, wenn Sie jeden Tag bei mir essen würden, wäre es billiger. Im Abonnement. Ich bleib nicht länger. Morgen früh bin ich auf See. Ja, dann. Ich habe endlich eine Heuer auf der Esperanza. Und morgen bin ich längst. Wie sagten Sie? Was für ein Schiff? Esperanza. Na, dann gute Reise. Kennen Sie das Schiff? Wieso? Nein, nie gehört. Und die fährt also heute Nacht. Oder kennen Sie zufällig den Kapitän? Grove heißt er. Nein, auch nicht. Kapitäne kommen nicht zu mir. Matrosen kommen, aber auch meist erst gegen Abend. Dann ist hier Betrieb. Aber dann sind Sie schon fort, was? Heute Nacht, sagten Sie? Heute Nacht, ja. Na, gute Reise nochmal. Irgendwo klopft's hier, scheint von oben zu kommen. Mein Gast will seinen Kaffee. Gute Reise. Und wenn Sie wieder mal hier sind... Hierher! Oh Gott, was ist? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie dürfen nicht so klopfen. Ich will die Zeitung. Wozu? Steht längst nichts mehr drin über Ihre Sache. Na, was wissen Sie denn von meiner Sache? Nicht nur, dass es eine ganz kleine, gewöhnliche Sache gewesen ist. Wäre es nämlich eine große Sache gewesen, würde ich es wissen. Sie können mir trotzdem die Zeitung bringen. 10 Tage lang habe ich nichts anderes gemacht, als dass ich in den Zimmer hier auf und ab gegangen bin und die braune Butterblume an der Tapete gezählt habe. Oder sagt man hier Löwenzahn? Psst. Hab was für Sie. Eben erfahren. Was? Heute Nacht fährt Ihr Schiff. Bestimmt? So gegen 10 führe ich Sie zur alten Mole. Da sind noch ein paar andere. Von dort werden Sie dann aufs Schiff gebracht. Was für ein Schiff? Sie steigen nachts an Bord. Sie bleiben 14 Tage unter Deck. Sie werden nachts an Land gebracht. Dazu brauchen Sie nicht zu wissen, wie das Schiff heißt. Alles nachts. Alles im Dunkeln. Das ist nun mal so. Und wenn Sie angekommen sind, dann schicken Sie mir bitte eine Ansichtskarte von der Freiheitsstatue. Aber Sie werden es vergessen. Wenn Ihnen dran gelegen ist, warum soll ich es dann vergessen? Ich habe schon mehreren zur Überfahrt verholfen. Alle haben Sie mir versprochen zu schreiben. Aber wenn Sie erst drüben sind, denken Sie nicht mehr daran. Nicht einer. Thank you. Weinfässer, keine Ziegelsteine! Halt! Halt, halt, was wollen Sie? Ist das die Esperanza? Können Sie nicht lesen, steht ja da, was wollen Sie? Ist Kapitän Kova an Bord? Nein! Wann wird er kommen? Kurz bevor wir loswerden! Wann wird das sein? Wollen Sie hier was abgeben, oder? Ich habe für die Esperanza angemustert! Was? Sie? Das Heuerbüro schickt mich! So, warum sagen Sie das nicht gleich? Kommen Sie rauf! Woher? Aus dem Krankenhaus. Ich hatte einen gebrochenen Arm. Aber jetzt sind Sie gesund? Ja. Abgemustert von? Vom holländischen Tanker Petra. Leichtmatrose? Ja. Also, gehen Sie nach vorne ins Logis. Der Bootsmann sagt Ihnen alles weiter. Herr... Ich bin Bengtsen, der erste Steuermann. Herr Bengtsen, ich wollte Sie nur noch etwas fragen. Die Esperanza fährt doch unter Kapitän Grove. Was haben Sie immer mit dem Kapitän? Sagt Ihnen schon, der Kapitän ist nicht an Bord. Ich heiße Axel Grove. Sind Sie etwa verwandt mit dem Kapitän? Möglicherweise, es könnte sein. Ich habe meinen Vater seit 13 Jahren nicht gesehen. Er war damals Marineoffizier. Ihren Vater, sagen Sie? Ja. Das kann nicht stimmen. Kapitän Grove hat überhaupt keinen Angehörigen. Wissen Sie das genau? Ganz genau. Und jetzt gehen Sie und fragen Sie nach dem Bootsmann Krucher. Krucher! Herr Bengtsen! Nehmen Sie den Neuen mit nach vorn! Denkt sich das so? Groves gibt's Tausende. Ja, muss ja ein Unsinn sein. Der hat doch gar keinen Sohn. Wann kommt der Kapitän an Bord? Überhaupt nicht. Was heißt das? Der kann nicht an Bord kommen, weil er an Bord ist. Aber der Erste sagte doch vorhin... Es war stinkbesoffen. Seit Mittag. Was? Jawohl, stinkbesoffen. Das ist immer so. Wenn wir hier abfahren, trinkt er bis zum nächsten Morgen. Kapitän Grove? Jawohl, der Kapitän. Dann muss ihn der Erste immer vertreten. Naja, also dann morgen. Die eine Nacht werde ich wohl noch warten können. Vor der Abfahrt sauft er nämlich immer, der alte Deib. Esperanza ist kein Torpedoboot, Kapitän, und wir haben keinen Krieg mehr. Scheint so, leider. Ist gut, dass Sie kommen, Bengtsen. Wir docken morgen ein, da wird der ganze Dreck von der Esperanza heruntergekratzt, bis aufs blanke Eisen. Oh Gott, Kapitän, wir werfen gleich los. Bis aufs blanke Eisen, und dann wird sie schneeweiß gestrichen wie ein Bananenschiff. Wie eine Braut. Das Unschuldigste weiß, dass es gibt. Herr Kapitän, da ist eben der neue Leichtmatrose an Bord gekommen. Stören mich nicht, Bengtsen. Bis morgen Mittag darf mich keiner stören. Ich bin nicht zu sprechen. Er ist Axel Grove. Schneeweiß. Schneeweiß. Wie wird das aussehen? Ich meine, wenn schon zivil, dann auch ganz üppig. Wie? Wie sagen Sie? Axel Grove. Neue Leichtmatrose. Leichtmatrose? Der Axelchen ist so ein 10-jähriger Junge, aber kein Leichtmatrose. Komisch. Komische Ideen haben Sie, Bengtsen. Außerdem werde ich jetzt schlafen und... Und du, Axelchen? Du, Axelchen, du geh mal weg, ja? Du hast hier nämlich nichts zu suchen. Auf der rollenden See. Er scheint ja wirklich ein Sohn zu haben. Verschwinde! Steh hier, wie kommt es herum im Abend? Sonnenschein. Und Sie, Bengtsen, wie gesagt, schneeweiß. Das Übrige, das erledigen Sie. Verstanden, das geht mich nichts an. Ich schlafe jetzt. Neuer, vorhin auf deiner Koje, da hast du dich immer zu drauf rumgedreht. Mir fällt jedes Mal der Dreck aus deiner Matratze ins Gesicht. Das habe ich nicht gewusst. Ich wollte es dir nur sagen. Ich konnte nicht schlafen. Das muss man immer können. Und dann ist mitten in der Nacht noch jemand an Bord gekommen. Das Schiff stoppte und das Fallreep ging runter. Man muss immer schlafen können. Wer mag das gewesen sein? Der Lotse war schon vorher von Bord gegangen. Aber diesmal waren es Schritte. Eine Menge Schritte, mindestens 10 Mann oder so. Und gleich darauf nahm das Schiff wieder Fahrt auf. Es hatte offenbar nur auf diese Leute gewartet. Wer ist das gewesen? Du kannst ja Zeitungspapier nehmen. Was kann ich? Und das Zeitungspapier unter die Matratze legen. Damit sie nicht streut. Ja, das kann ich natürlich, aber... In wie vielen Tagen wird er es schaffen bis Wilmington? Wenn wir keinen Maschinenschaden haben... Wir haben manchmal Maschinenschaden. Dann wird das, denke ich, in 12 Tagen schaffen. Fehlt Ihnen denn? Ich habe Kopfschmerzen. Und außerdem fürchte ich mich. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir schon auf dem offenen Meer? Sie sollten versuchen zu schlafen. Schlafe hier? Irgendwann werden wir ja ankommen. Ja, Fräulein. Das werden wir. Nun dann, ich kann nur sehr wenig Englisch. Und alles ist drüben ganz anders als bei uns, hat man mir gesagt. Ja, wie werde ich mich denn da zurechtfinden? Wer hat Ihnen denn das alles erzählt? Mein Vater? Ist das Ihr Vater? Der Herr da hinten? Die sitzen unter der Lampe und spielen Karten. Mein Stiefvater. Ich würde Ihnen übrigens raten, nicht mitzuspielen. Nein, ich spiele nie Karten. Aber ich möchte wissen... Was möchten Sie wissen? Wie es oben ist. Wie das Meer aussieht. Versuchen Sie zu schlafen. Ja, aber man hat uns doch hier eingeschlossen. Warum? Warum? Thank you. Ja, hast du mich überhaupt gleich erkannt? Wie soll ich sagen? Ich habe dich gleich erkannt. Axelchen! Du warst viel jünger damals und in Uniform. Großartig sahst du aus. Ich hatte immer ein bisschen Angst vor dir. Na ja, jetzt brauchst du keine Angst mehr zu haben. Wann haben wir uns eigentlich zum letzten Mal gesehen? Anfang des Krieges muss es gewesen sein. Aber ich erinnere mich nicht daran. Ja, damals kam ich nicht, damals kam ich ganz kurz nach Hause. Aber an das vorletzte Mal erinnere ich mich sehr genau, wie ich den ganzen Sommer lang auf dich wartete, bis es Herbst wurde in unserem Garten. Und wann das? Das war Sommer 37. Am Anfang roch der Garten nach Jasmin, dann nach Reseda und dann nur noch nach Regen und Astern. Sein bitterer Geruch. Im Sommer 37? Ja, da bin ich gar nicht nach Hause gekommen. Richtig. Wir erwarteten dich vergeblich, du kamst gar nicht. Du hattest plötzlich eine weite Reise machen müssen. Du warst ins Ausland abkommandiert oder so. Ja, jetzt? Ja, Gott, wenn ich noch so jung wäre, da würde ich nicht so ein Gesicht machen. Hast du das nötig? Weißt du, es ist mir alles ziemlich gleich. Was, mit 23 Jahren? Ja, diese ganze Zeit, seit wir uns nicht mehr gesehen haben. Krieg und Hunger und immer auf der Flucht und Lager und Hunger vor allem und das alles. Mir sagte einmal einer, hätte ich das gewusst, bevor ich zur Welt kam, ich wäre lieber drin geblieben. So ein Schlappschwanz. Nun bist du da, nun sollst du dich auch behaupten. Hab mal ein bisschen Mut, Junge. Du wirst sehen, von jetzt an wird das alles ganz anders. Na, vielleicht. Es gefällt mir nicht besonders, dass du mit der Mannschaft zusammen wohnst und isst und so. Ich bin ganz gewöhnlicher Matrose. Ja, und das will ich auch nicht ändern. Nur brauchst du dich mit diesen Leuten nicht zu sehr einzulassen. Also offen gesagt, wir haben da eine ziemlich üble Bagage an Bord. Sowas wie dieser Pottbjerg zum Beispiel oder der Bootsmann Krucher. Und die anderen sind auch nicht besser. Also da halte dich ein bisschen abseits, ja? Du hast deinen Dienst und wenn du frei bist, dann kannst du jederzeit zu mir kommen. Wenn du gerade vom Dienst sprichst, ich muss eigentlich zum Deck schrubben. Musst du? Na ja, gut, geh. Ich werde dich nicht abhalten. Brauchst auch nichts so zu tun, als wäre das keine Arbeit für dich. Ja, ich gehe schon. Na, wart doch mal einen Augenblick. Komm doch mal her. Großartig, sagtest du vorhin, als du über mich sprachst, wie ich damals gewesen bin. Naja, die Esperanza ist ein altes Dreckschiff, ein langsamer, schäbiger Kasten. Kaum so groß, dass er über den Atlantik schwimmt. Und das kommt dir nun wahrscheinlich gar nicht mehr so großartig vor. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Und ganz Unrecht hast du nicht einmal. Ich bin früher ganz etwas anderes gewesen. Und wenn du mich jetzt so siehst, nicht wahr? Naja, alt bin ich auch geworden. Da ist eben kein besonderer Glanz mehr zu bemerken. Weißt du, diese Großartigkeit, die mochte ich eigentlich gar nicht besonders gern. Ich finde das hier ganz in Ordnung. Ich mag das beinahe mehr als... So, das magst du mehr. Du meinst, hier ist es kein besonders großer Unterschied mehr zwischen dir und mir und das gefällt dir, ja? Ja, so ist das natürlich auch nicht. Bin immer noch der, ich bin. Und wenn hier jemand ein Wörtchen zu reden hat, bin ich es. So oder so, mit Glanz oder ohne. Es kommt darauf an, was man ist. Ein dreckiger alter Kasten, hast du gesagt? Das hast du selber gesagt, nicht? Unsinn! Werde mein Schiff nicht einen dreckigen alten Kasten nennen. Die Esperanza ist zum Teil wenigstens mein eigenes Schiff. Mache hier, was ich will, und es geht mir gut dabei. Und die Einnahmen, sagte ich schon, sind mehr als gut. Glänzend! Siehst du? Es kommt nicht auf die unscheinbare Außenseite an. Es kommt darauf an, was dahinter steckt. Ja. So. Und jetzt geht? Ja. Lass mich in Ruhe. Pottbjerg, sei still. Sieben auf ihn. Sieben, alle auf ihn. Nicht. Lass ruhig sein, Pottbjerg, dummer Kerl. Wach auf. Ich springe. Was ist? Krucher, du? Ach so. Du hast geträumt. Ach, kann mich nicht erinnern. Geträumt. Kann sein. Laut geschrien hast du. So. Was habe ich gesagt? Nichts Besonderes, nur so. Du wirst schon wissen. Nee, nichts mäßig, gar nichts. Die anderen haben nichts gehört. Die schlafen. Dann ist gut. Aber ich hab's gehört. Du hast alles erzählt im Schlaf. Ist nicht wahr. So wahr ich lebe, alles. Ich hab durcheinander geredet, oder? Habe ich von den Leuten gesprochen, den fünf? Ja, von den fünf. Diesmal sind sieben. Das sind die sieben Leute, die du an Bord gebracht hast. Ja. Und die du dann nachts wieder wegbringst. Ja, voriges Mal waren es fünf. In der Bad Kasse, nachts, ja? Ja. Mir kannst du alles genau erzählen. Ich sag's niemand. Wie viel bekommst du jedes Mal? $50. $50. Aber ich bin zu alt für sowas. Das habe ich gleich gesagt. Ich bin zu alt. Aber der Bengtsen, der will nicht auf mich hören. Mach das. Du bist der Beste für sowas. Immer ich. Hast du Angst? Ach, lass mich, ich will schlafen. Also, du bringst sie gar nicht an Land. Kann man doch gar nicht. Ist doch alles bewahrt. Aber was machst du denn mit ihnen? Also, ganz einfach. Das Schiff hält. Die Wichter sind aus. Die steigen zu mir in die Barkasse. Nein, ich waren es fünf. Ich sage, jetzt sind wir gleich angekommen in Amerika. Und fahre sie eine Weile. Dann sage ich, jetzt sind nur noch 10 Meter bis zum Strand. Das letzte Stückchen müsst ihr schwimmen. Weiter fahre ich nicht. Und die sind so gierig, an Land zu kommen. Die lassen sich alle fünf ins Wasser und schwimmen los. Und ich fahre zurück mit Barkasse zur Esperanza. Ja, und? Die schwimmen. 10 Meter und 20. Schwimmen. Die merken erst viel später, dass sie mitten auf hoher See sind und überhaupt kein Strand weit und breit. Wie lange kann man so schwimmen? Außerdem in Kleidern. So macht er das also. Wovor hast du da Angst? Aber du wirst niemand sagen, dass ich darüber geredet habe. Sei still, stör mich nicht. Ich muss nachdenken. Ich weiß nicht. Ist es jetzt Tag oder Nacht? Ich glaube Nacht. Hören Sie die anderen. Die haben es gut. Die wissen ganz genau, was sie wollen und wohin sie wollen. Aber ich? Mir kommt es vor, als hätte ich in einem bestimmten Augenblick angefangen zu träumen. Und ich träume immer weiter. Der Traum schwimmt mit mir davon, sozusagen. Wie komme ich hierher? Was will ich anderswo? Ich fürchte mich vor nichts so sehr als vor dem Tag der Ankunft. Wenn wir erst draußen sind, im Freien. Ja, dann fängt es doch erst richtig an. Ich bin nicht dran gewöhnt, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ich hab getan, was ich musste. Ich war ein Angestellter, ein treuer Angestellter, das kann ich wohl sagen. Na, alle hielten das für ganz selbstverständlich. Ich glaube, das war es in erster Linie, was mich so geärgert hat. Ein ganz gewöhnlicher, ziemlich dummer Mensch und daher treu. Ein Kassierer muss dumm sein, sagte der Direktor mal. Er wusste nicht, dass ich es gehört hatte. Aber was hat das für einen Sinn, treu zu sein, wenn das lediglich eine Folge der Dummheit wäre? Viele Tausender gingen tagtäglich durch meine Hände. Aber meine Haare, die fingen an, grau zu werden. Ich werde bald sterben. Ich habe ein Leben lang nichts erlebt. Überhaupt nichts. Sonders, Herr Klaus Wey. Ich finde es gar nicht so schlimm, arm zu sein. Na, das war's ja auch gar nicht. Ach, ich glaube, Sie können das ja gar nicht verstehen. Sie sind so jung. Aber ich muss etwas tun. Jetzt zum Beispiel muss ich was tun. mit anderen an einem Tisch sitze und wenn es nur eine Kiste ist. Sie spielen doch. Seit 3 Tagen spielen Sie. Meine Herren, dürfte ich mir die Anfrage gestatten, ob ich an einem Spielchen... Seien Sie doch nicht verrückt. ...an einem Spielchen teilnehmen dürfte? Was wollen Sie denn, Grover? Eigentlich wollte ich zu Ihnen. Was gibt's? Aber wir können vielleicht auch einander machen. Reden Sie oder reden Sie nicht, nur halten Sie mich nicht unnütz auf. Gewiss nicht, Herr Bengtsson. Also? Da ist nämlich ein Landsmann von mir, so ein älterer Mann ist das. Was, der Pottberg? Ein Landsmann von mir. Nachts spricht er vor sich hin, Schlaf. Aber das versteht keiner, das ist in unserer Heimatsprache. Ja und? Und dann spreche ich auch so mit ihm, wenn er wach ist. Und es sind diesmal wieder einige an Bord genommen worden, sagt er. Die sitzen unten im Laderaum. Hören Sie mal, Kocher. Sie sind lang genug auf diesem Schiff, um zu wissen, was Sie angeht und was Sie nicht angeht. Natürlich, Herr Bengtsson. Ich meine nur, ich wollte nur sagen, ich weiß jetzt alles. Was wissen Sie? Alles. Es interessiert mich nicht, was Sie wissen, Kocher. Außerdem, Sie haben in diesem Augenblick bereits vergessen, was Sie vorhin zu wissen glaubten. Verstanden? Bitte hören Sie mich an. Der Pottbyak nämlich, nur er ist alter Pottbyak. Er bringt nichts mehr fertig. Er bringt es nicht mehr fertig, die Leute verschwinden zu lassen. Sie wollen mich doch erpressen, nicht wahr? Aber nein, Herr Bengtsson, das nicht. Ich habe gedacht, ob Sie das Geschäft nicht lieber mir überlassen wollen. Der Pottbyak hat nichts dagegen. Das haben Sie also gemeint? Ja, genau das. Der Pottbyak ist über 50 und ich bin erst 30. Sie sind tatsächlich noch größere Schweine, als ich gedacht habe. Ach, Herr Bengtsson, ich ärgere mich nur, wenn ein anderer Geld verdient, das eben so gut ich selber verdienen könnte. Das würde ja jeden ärgern. Ich werde es mir überlegen. Ich werde es mit dem Kapitän besprechen. Jawohl, Herr Bengtsson, danke. Und es hat ja noch Zeit, Herr Bengtsson. Die sitzen ja noch eine Woche lang unten im Laderaum. Kapitän, wie machen Sie das? Was mache ich wie? Dass Sie an Bord so ein blütenweißes Hemd haben. Gestärkten Kragen. Wer hat Ihnen das gewaschen? Ich fand doch ein paar Stück im Spind. Man kann doch nicht immer dasselbe Hemd anziehen. Das macht Sie richtig jugendlich. Ich habe die Schlamperei satt und der Unrat im untersten Teil des Laderaumes, der gehört auch dazu. Dieser Unrat hat sich ganz gut rentiert bisher. Bin kein Müllkutscher, dass ich sowas an Bord nehme. Schlamperei. Jawohl, Schlamperei. Allmählich habe ich genug davon. Ich dachte mir gleich, dass Ihr Sohn den Betrieb hier stören würde. Ach was. Hat damit gar nichts zu tun. Wäre auch allein drauf gekommen. Sagen Sie es ihm doch einfach. Was soll ich ihm sagen? Erklären Sie ihm den Betrieb. Dumm scheint er ja nicht zu sein. Nee, das will ich nicht. Das soll gar nicht auf den Gedanken kommen, was man alles machen kann. Eigene Kompanie beschwindeln. Die Kompanie verdient unser Fracht mehr als genug, haben Sie sonst immer gesagt. Ich habe schon viel gesagt. Diesmal kommen wieder $7,000 für Sie allein. Ich weiß. Aber wenn mein Junge nur einen Tag früher an Bord gekommen wäre, ich hätte das Gesindel diesmal nicht mitgenommen. Die sind immer da, die müssen auch wieder weg. Ja, ich denke ja dann immer zu, wie sollen wir es diesmal machen? So wie immer. Nein, diesmal nicht. Diesmal werden wir die Leute richtig an der Küste absetzen. Tun die ihnen auf einmal leid? Och, keine Spur. Gesindel, Galgenvögel, was weiß ich, lauter Versager, gehen ja sowieso zugrunde, früher oder später, unnütz, überzählig. Na, wenn man die wegtut, dann ist das beinahe eine verdienstvolle Tat. Sehr verdienstvoll sogar. $7,000. Nein, ich meine es moralisch. Also manchmal komme ich mir vor, wie die höhere Gerechtigkeit persönlich. Na also. Aber Bengtsson, solange ich allein war, da war das was anderes. Ja, wenn man rasch zu Geld kommen will, da steht man immer mit einem Bein im Zuchthaus. Für sich allein kann man das riskieren, aber jetzt... Jetzt geht's doch nicht mehr. Sie werden sich's noch überlegen, Kapitän. Nein, ich habe mir's gerade überlegt. Und Sie, Bengston, tüfteln Sie mal eine günstige Stelle aus. Sie kennen ja die Küste. Und schicken Sie mal meinen Sohn her, wenn Sie ihn sehen. Was ist der Bengtson? Müssen Sie... Ich kenne Ihren Vater schon ziemlich lange. Und ich habe etwas bemerkt. Ich kenne meinen Vater noch ein bisschen länger als Sie, Herr Bengtson. Ja, das ist es eben. Müssen Sie... Einerseits... ist ja alle ganz froh drüber, dass er Sie hier hat. Andererseits... stören Sie ihn in seinen Lebensgewohnheiten. Wir werden uns beide aneinander gewöhnen. Sehen Sie, nach allem, was der Alte hinter sich hat, ist es ihm im Grunde viel lieber, allein zu sein. Wenn er übrigens mal drauf zu sprechen kommt, dann müssen Sie so tun, als ob er damals zu Unrecht im Gefängnis gesessen hat. Das war... War das im Sommer 37? Naja, das ist Ihr Vater. Oh. Wir werden versuchen, es zu verstehen. Aber für ihn ist das natürlich unangenehm. Der eigene Sohn, im Grunde verurteilt. Warum sagen Sie mir das, Herr Bengtson? Damit Sie sich vielleicht noch überlegen. Sie haben es mir nur gesagt, weil Sie wussten, dass ich keine Ahnung davon hatte. Was ist hier überhaupt los? Was ist das für ein Schiff? Verfaulte Matratzen, voll dunkler Winkel, alles voll Spinnenweb. Zum Ersticken. Herr Seegrove. Entschuldigen Sie mich, Herr Bengtson. Was wollen Sie mir noch sagen? Ich denke, es reicht. Glauben Sie immer noch, dass Sie sich aneinander gewöhnen werden? Wer ist da? Bitte, machen Sie auf. Wer ist denn da? Aufmachen, bitte. Da muss ein Riegel sein, bitte. Was machen Sie denn hier? Sie gehören doch nicht zur Besatzung. Keine Luft. Keine Luft drin. Es ist zum Ersticken. Wer sind Sie? Nur ein wenig. Wenn ich nur ein wenig hinaus könnte. War die Luft. Aber Herr Megalin, Sie wissen doch, dass wir das nicht dürfen. Und Sie? Das sind ja noch welche. Was tun Sie hier alle? Wir sind Auswanderer. Unsinn, die Esperanza hat keine Passagiere. Am besten, Sie gehen wieder weg und vergessen, dass Sie uns gesehen haben. Fällt mir nicht ein. Ich muss Sie beim Kapitän melden. Ja, oder meinen Sie, dass Sie hier heimlich im Dunkeln bleiben können, die ganze Überfahrt lang? Wir haben dafür bezahlt. Und dieses Schiff hier, wir wissen nicht einmal, wie es heißt. Das hat man uns nicht gesagt. Esperanza. Diese Esperanza hat nur den einen scheußlichen dunklen Raum für uns. Dafür ist er teurer als die Luxuskabine auf einem großen Dampfer. Ja, da würde ich einen Luxusdampfer vorziehen. Ich auch. Aber dazu müsste ich sehr schöne Einreisepapiere haben. Ach so, natürlich. Und wie wollen Sie denn an Land kommen? Der Kapitän sorgt dafür, dass wir irgendwo an der Küste... Der Kapitän? Wie weiß der denn davon? Glauben Sie, man kann 7 Leute an Bord schaffen und verstecken, ohne dass der Kapitän das wüsste? Er lässt sich denn so teuer dafür bezahlen. Der Kapitän? Ha, was meinen Sie, was der an uns verdient? Und wer sind die anderen 6? Und wer sind Sie? Ich? bin nur Matrose. Ist das nicht die Glocke? 4 Uhr, das ist meine Wache. Und dass Sie uns gesehen haben, das sollten Sie lieber nicht weitererzählen. Und schieben Sie bitte auch den Riegel wieder vor. Bengtsen! Haben Sie vielleicht meinen Sohn gesehen? Er muss jetzt Wache haben! Ich weiß gar nicht, wo der immer steckt. Seit 3 Tagen hat er sich nicht mehr bei mir gezeigt. Weiß es nicht, Kapitän! Im Dunkeln, Herr Megali. Ich zähle, was mir übrig geblieben ist. Sie haben verloren. Ja, eigentlich beinahe alles. Ich sagte Ihnen, Sie sollten lieber nicht mit meinem Vater spielen. Jetzt werden Sie wohl bald angekommen sein. Wir alle. Wissen Sie, ich glaube, ich werde gar nicht mitgehen. Ich glaube... Ich habe deswegen so dumm gespielt, damit ich dieses Geld loswerde. Damit ich einen Grund habe, nicht in dieses fremde Land zu gehen. Ich habe Angst davor. Ich will nicht weiter. Ich will wieder zurück. Ich habe begriffen, ich kann es doch nicht. Oder ich bleibe einfach in diesem Loch hier sitzen, bis ich ersticke. Oder bis mich jemand findet und mitnimmt. Egal wohin. Egal wohin. Da kommt jemand. Ach, der Alte mit dem Zwieback und dem Wasser. Ich will nichts. Ich will Vielleicht nichts. Ist es jemand anderes. Ich wollte noch mal nach Ihnen sehen. Noch 3 Tage, Fräulein, dann werden wir wohl ankommen. Ich habe Ihnen eine Decke mitgebracht. Finden Sie nicht, dass es hier warm genug ist? Ich sehe, dass Sie hier einfach auf dem nackten Boden schlafen müssen. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Aber ich nehme die Decke gern. Sonst habe ich nichts, was ich Ihnen bringen könnte. Wir brauchen noch nichts. Wir wollen nur endlich ankommen. Was sind das eigentlich für Menschen? Ich weiß es nicht genau. Man will sie nicht, aus Gesundheitsgründen oder aus politischen Gründen oder weil sie einmal was ausgefressen hatten. Aber sie sind versessen darauf, ein neues Leben anzufangen. Voll verrückter Hoffnungen. Wie werden die nach ein paar Monaten aussehen? Arme Schweine sozusagen. So ungefähr. Und Sie? Sind Sie allein? Vorläufig bin ich noch mit meinem Vater zusammen. Meinem Stiefvater. Ich bin für ihn so eine Art Betriebskapital. Und das verstehe ich nicht. Ich muss ihm seine Kunden zuführen. Wenn Sie wüssten, was einem Mädchen seit ihrem 14. Jahr zugemutet werden kann. Und warum sind Sie nicht davongelaufen? Ich werde es tun, sobald wir an Land sind. Wie alt sind Sie? 18. Und Sie fürchten sich gar nicht? Nein. Ich habe so viel Gemeines erlebt, ich weiß sofort, was an einem Menschen dran ist. Ich habe einen ganz genauen Plan. Ich werde zuerst ein Jahr in irgendeiner Fabrik arbeiten, bis ich mich an das neue Leben drüben gewöhnt habe. Dann werde ich vielleicht Verkäuferin oder so. Und ich werde mich mit niemanden einlassen und mich auf niemanden verlassen, außer wenn ich weiß, dass es ein guter Mensch ist. Sie haben ja auch diese verrückten Hoffnungen. Nein, meine sind ganz normal. Und dann, ich sehe sonst, eben bin ich ein bisschen zerzaust. Aber sonst sehe ich so kindlich aus, dass niemand drauf käme. Außer wenn mein Vater ihn auf mich hetzt, mir etwas Böses zu tun. Ja, das ist richtig. Und Sie? Ich? Wo sind Sie zu Hause? Leben Ihre Eltern? Nein. Ich bin auch allein. Ich... Entschuldigen Sie. Wissen Sie vielleicht, wann die Leute hier an Land gebracht werden sollen? Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir noch so ungefähr 3 Tage unterwegs sind. Bengtsson. Ja? Morgen Mittag sind wir in Wilmingen. Denke gegen 1 Uhr. Haben Sie mir heute Nacht alles veranlasst? Ja. Wenn Sie meinen Sohn sehen, schicken Sie ihn zu mir. Na, Axel? Besuchst du mich auch mal? Ja, ich dachte. Sich bestens eingelebt in den 2 Wochen. Trinkst du? Ja, danke. Ja, das ist ja nicht ganz in der Ordnung, dass der Leichtmatrose mit dem Kapitän zusammen sauft. Prost. Ja, ein bisschen hart, der Dienst, was? Das ist wohl überall so. Ja, man gewöhnt sich an alles. Ja, man gewöhnt sich an viel dollere Sachen, weißt du, an die Flieger, an die Vorpostenboote, an die Einschläge. Ja, was glaubst du? Als das auf einmal vorbei war und der Himmel lag über einem, so harmlos wie eine Zimmerdecke, habe ich richtig was vermisst. Ohne Feind ist das nur eine halbe Welt. Das hätte man eine Nacht lang hochgespielt, immer zu Tausende verloren und gewonnen und auf einmal der Schluss. Jetzt geht es ja nicht mehr um Geld, sondern um, was weiß ich, um Haselnüsse. Und wenn man jahrelang für das Vaterland gekämpft hat. Welches Vaterland meinst du? Oder irgendeins, darauf kommt es ja im Grunde gar nicht an. Man sagt das so, weißt du, aber in Wirklichkeit kommt es nur darauf an, dass man weiß, wo man steht. Dass man weiß, wer die andere Seite ist. Und auf die lauert man, bis man sie jagen kann. So. Ja, begreifst du, was das bedeutet? Ich weiß nicht. Das sind ja auch Menschen. Das ist der Feind. Menschen, sagst du. Na, Gott sei Dank sind es Menschen, sonst könnte man ja nicht an sie heran. Aber siehst du, dass da was lebt? Weißt du, in einer Hülle aus Metall und Maschinen. Ja, nur auf die kommt es natürlich auch nicht an, aber auf das, was drin steckt. Das steht hinterm Rohr, genau wie du. Es hält die Hand am Auslöser, genau wie du. Es will dich vernichten, genau wie du selber es vernichten willst. Wenn du es ausgemacht hast, vielleicht ist nur ein Punkt, eine dunkle Stelle, eine kleine Unruhe im Meer, aber da sind sie. Und du hast nicht eher Ruhe, bis der Punkt verschwunden ist, hast du weggeputzt und in Bruch und Trümmern hineingesenkt in die Tiefe. Das ist dann dein Triumph. Ein herrliches Gefühl. Die leere Stelle, über die die Wellen hinweggehen, als wäre niemals etwas da gewesen. Du bist satt bis zum Halse. Voll von Leben. Du bist übrig geblieben. Und es geht weiter. Ja, wisst ihr, so ist das. Prost! Und du hast nichts davon mitgekriegt? Nur die Rückseite. Die Flüchtlingslager, die Läuse, die Bomben und den Hunger. Naja, du warst eben zu jung. Im Lager konnte man sich melden. Denen wurde dann bessere Verpflegung versprochen, aber ich habe eben weiter gehungert. Mir scheint, es fehlt dir was. Unsinn, Vater, mir fehlt nichts. Nur ein bisschen Energie, was? Ein starker Wille. Willst du dich durchsetzen? Jetzt bist du bald 2 Jahre gefahren und was hast du dabei gelernt? Nicht viel, Deckschrubben. Das kann auch eine Scheuerfrau, aber sonst. Weißt du, was ein Sextant ist? So ungefähr. So ungefähr, ja. Weißt du, was eine Standlinie ist? Nein. Mittagslinie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was willst du eigentlich? Wenn du schon mein Sohn bist, dann sollst du versuchen, so zu sein, wie ich mir einen tüchtigen Kerl vorstelle. So wie du, das wolltest du wohl sagen. Jawohl, meinetwegen. Sieh mich an, sprich mit mir, dann weißt du, wie man die Dinge anzupacken hat. Ich würde dich zum Beispiel gern was fragen. So? Na, schieß mal los, Major. Da sitzen 7 Leute eingepfercht im Laderaum. Wer hat dir das erzählt? Niemand hat mir das erzählt. Ich bin selber unten gewesen. So? Herumgeschnüffelt also? Nein. Ich ging herum und zufällig... Hör mal, Die Leute unten, die gehen dich gar nichts an. Was wollt's denn da? Sie schlafen auf nacktem Boden. Bist du unten gewesen? Kennst du diese Menschen? Sie wussten nicht einmal, auf was für einem Schiff sie sind. Was hast du ihm gesagt? Genau. Und dass das Schiff Esperanza heißt und nach Wilmington unterwegs ist. Du Idiot! Du weißt ja gar nicht, was du redest. Irgend so ein Galgenvogel und ich riskiere seinetwegen mein Schiff und meinen Kragen. Wieso denn seinetwegen? Doch nur, weil er dich bezahlt hat. Du, nur hör mal auf. Ich weiß gar nicht, wieso du besser sein solltest als einer von denen. Gerade du. Axel! Wie habe ich gewartet auf dich damals im Sommer 37? Hätte ich gewusst, dass du nicht irgendwo auf den Meeren der Welt unterwegs warst, sondern bloß im Kittchen. Axel! Das weiß doch jeder. Warum soll ich es nicht wissen? Es ist nicht weit her mit deiner Herrlichkeit. Kindskopf! Wenn dich solche Bagatellen derart aus dem Häuschen bringen, dann lass dir mal von deinen Freunden unten im Laderaum erzählen, wie ein Zuchthaus von innen aussieht. Das sind arme Schweine. Jawohl, sind sie. Und du selber, willst du etwa auch so ein armes Schwein bleiben, oder? Ich will im nächsten Hafen abmustern. So? Morgen. Morgen in Wilmington, ja? Ja, in Wilmington. Du Versager, du Dummkopf. Es ist mir egal, wofür du mich hältst. So, weil du dir einbildest, dein staatenloser Leichtmatrose könnte so ohne weiteres in einem amerikanischen Hafen abmustern. Daran habe ich nicht gedacht. Ja, jetzt weißt du es. Und ich verlange von dir, dass du bleibst. Du wirst zur Vernunft kommen. Verstanden? Ich will nicht! Du bist ein Mann, keine alte Tante! Das Leben ist eine wüste Sache! Man kann nicht hindurchschweben wie irgendein Engel. Man schwimmt im Dreck. Man strampelt sich frei, wenn man nicht ersticken will. Und man wird dreckig dabei. Ja, und darum stiehlt man und darum plündert man ein paar Verzweifelte aus, die sich nicht zu helfen wissen. Rupft sie. Setzt sie an irgendeiner fremden Küste aus. Du kannst tun, was du willst, aber ich will allein sein. Du bist mir widerlich. Ja, weiß ja gar nicht, was er da angerichtet hat. Dumm. Sehr dumm. Benson, ja? Wollen Sie bitte mal zu mir reinkommen? Bitte? Hören Sie, Bengtsson, die Leute da unten sind doch eingeschlossen. Schott ist dicht und ein Riegel davor. Kommt ein Vorhängeschloss dran, sofort. Lohnt sich das noch? Ein Vorhängeschloss, sage ich. Jawohl. Und heute Nacht. Die sollen also wirklich an Land gebracht werden? Nein. Also dann... Die wissen nämlich, wer wir sind. Ach so. Dann also wie früher. Ja, so wie immer. Sie erledigen das. Cora. Herr Bengtsson. Hören Sie mal zu, Krocher. Sie können sich heute ja $50 verdienen. Genau 12 Uhr nachts. Aber mit dem Schwimmen, das ist diesmal so eine Sache. Da ist ein Weibsbild dabei, wenn ich dir sage, jetzt schwimmen die letzten 10 Meter. Kann vielleicht gar nicht schwimmen. Hören Sie, Krocher, um 12 haben wir eine lange Sandbank Dwarf Devil's Ground. Um 11 Uhr ist Niedrigwasser, aber um Mitternacht ist die Sandbank noch heraus. Sieht genau wie Festland aus, nur dass zwischen ihr und der Küste noch mal 20 Meilen tiefe See liegen. Ja, und? Sie können also dort an Land gehen. An Land? Oder an etwas, was so aussieht wie Land. Man spürt erst mal Boden unter den Füßen. Ja, ich verstehe. Feuchten Boden. Das ist der Meeresboden. Der steigt dort für 2 Stunden aus dem Wasser. Und bald danach liegt das Ganze wieder etwa 4 Meter unter Meeresspiegel. Ach so. Begriffen? Ja, Herr Bengtsson. Und Mond ist auch kein... Nein, um 12 Uhr nehmen Sie die Leute in die Barkasse und halten dann einfach von der Esperanza quer ab. Da können Sie die Bänke nicht verfehlen. Da steigen die bequem aus, ohne dass Sie nasse Füße bekommen. Und bis die Ersten bemerkt haben, wo Sie sind, bin ich längst wieder zurück. Das geht so glatt, als ob gar nichts geschehen wäre. Ich rechne im Ganzen ungefähr 25 Minuten. Wird zu machen sein. 12 Uhr. Nach der Karte sind wir jetzt genau an der richtigen Stelle. Also? Die Deckbeleuchtung muss weg. Jetzt ist es dunkel wie in einem Sack. Können die Leute im Dunkeln die Barkasse aufs Wasser setzen? Es ist ja derartig still, Leute. Wie Samt. Weich und schwarz und warm. Wo ist mein Sohn? Der ist im Kabelgatt beschäftigt, hören Sie? Der hat rauszuklopfen, habe ich ihm gesagt. Der hat zu tun, der kann auch nichts hören. Bis zu seiner Wache um 4 hat er zu tun. Haben Sie gut gemacht. Ja, jetzt. Jetzt scheinen Sie es zu kommen. Da, achten. Soll ich hingehen? Nein, Sie bleiben auf der Brücke. Krucha wird schon allein damit fertig. Mach nicht so einen Lärm. Ihr braucht nicht das ganze Schiff aufzuwecken. Leise! So, alle da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alle. Jetzt hier runter. Hinunter. Hinter mir her in die Barkasse. Ruhig. Nicht reden. Dass da nicht irgendwelche Fischer herumfahren könnten? Devil's Ground? Nein, da sind nie Fischer. So weit fahren die nicht heraus. Ja, das ist alles in Ordnung. Jawohl. Eine leere, schmale Sandbank mit nichts drauf. Und herum die See, die ist auch leer. Er soll nicht bemerken, dass wir keine Fahrt im Schiff haben. Wer? Mein Sohn. Der ist zu beschäftigt. Ja, wir denken, wir haben Maschinenschaden. Nein, er weiß. Er weiß? Er weiß, dass die Leute heute weggebracht werden. Das weiß er. Aussteigen. Endstation. Wo sind wir hier? In den Vereinigten Staaten, im Lande der Sehnsucht. Aber wo? Ist hier ein Ort in der Nähe? Ich sehe nicht ein erleuchtetes Fenster und keine Bäume. Ein bisschen werden Sie schon wandern müssen. Das ist eine sehr öde Küste hier. Alle raus! Ja, alle. Alle! Und nicht rufen, wenn ich raten darf. Ganz still sein. Und steht nicht so herum. Los, mach schon. Und ich nehme alles zusammen. Einzeln ist besser. Ja? Hören Sie? Ich glaube, er kommt schon zurück. Es ist ja schnell gegangen. Ja. Wie haben Sie übrigens meinen Sohn dazu gebracht, außerhalb seiner Wache eine ganz überflüssige Arbeit auszuführen? War ganz einfach. Ich habe es ihm um 4 Uhr nachmittags befohlen. Da ließ ich Krucha ihn abfangen und Krucha teilte ihn ab, zu den anderen die Rettungsboote zu überholen. Und dann treffe ich um 10 ihren Sohn und frage ihn, ob er mit dem Rostklopfen im Kabelgatt noch nicht fertig sei. Und er sagte, er habe an den Booten gearbeitet. Ich sagte, ich habe Ihnen gar nichts von den Rettungsbooten gesagt. Ich habe Ihnen befohlen, Rost zu klopfen. Und wenn er das nachmittags nicht gemacht habe, dann müssen Sie eben jetzt nachholen. Lässt sich ihm zu viel gefallen. Ist doch keine Extraarbeit. Und außerdem nachts. Ja, jedenfalls, er ist noch dran. Und die Barkasse ist auch zurück. Das wäre also erledigt. Wir holen die Verspätung gleich ein. Aber es war das letzte Mal. Nacht, Bengtson. Können Sie auch nicht schlafen? Immer dieses verdammte Hämmern. Soll ich ihm sagen, dass er jetzt aufhört? Nein, lassen Sie. Strafe muss sein. Für wen wollen Sie denn bestrafen? Sich selbst, wenn Sie sich Ihre Ruhe stören lassen? Und mich? Wieso? Den Jungen natürlich. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit ihm. Er soll sich daran gewöhnen, dass er jetzt einen Vater hat. Einen Vater, wie ich es nun mal bin. Aber er ist ja so jung und so dumm. Das... Hören Sie. Hören Sie wenigstens, das klopft. Das klopft wie ein altes Herz. Unregelmäßig krank. Ein krankes Herz in einem morschen Körper. Wird's schon hell? 2 Uhr, noch nicht. So eigensinnig, der Junge. Ich weiß nicht. Ich habe manchmal den Gedanken, er könnte einfach abmustern im nächsten Hafen und weggehen. Aber außer mir hat er doch gar nichts. Er bleibt bestimmt. Er wird sich schon an seinen Alten gewöhnen. Da, Bengtsson. Hören Sie. Ja, jetzt, wo Sie es gesagt haben. Es klingt wirklich wie ein schlagendes Herz. Dröhnt in den Ohren. Dröhnt in den Ohren. Also ich bilde mir immer zu ein, das ist mein eigenes Herz, was so laut schlägt. Das ist ein altes, morsches Herz. Ja, Unsinn, Kapitän. Sie sind noch lange nicht alt. Meinen Sie? Ja, kann ja sein. Es ist nur diese Nacht, diese verdammt stickige Nacht. So ein Kind, das begreift natürlich nicht, dass man hart sein muss auf dieser Welt, wie die nun mal ist, wenn man nicht gefressen werden will. Gar nicht erst nachdenken. Und was man tut, das hat gerade dadurch, dass man es tut, seine besondere Richtigkeit. Finden Sie nicht, Bengtsson? Man sollte nicht so viel nachdenken, Kapitän. Und wenn Sie nun zum Beispiel wüssten, dass gerade jetzt irgendwo in China irgendein Straßenräuber hingerichtet wird, ja, würden Sie deswegen schlechter schlafen? Nein, bestimmt nicht, Kapitän. Das sehen Sie. Und im Grunde ist ja auch kein Unterschied. Was geschieht Ihnen jetzt? Ein paar ähnliche Straßenräuber sterben. Leute, deren Namen ich nicht kenne, die ich nie gesehen habe. Nullen. Und eine Null kann man ausstreichen, ohne irgendetwas zu verändern. 7 Nullen. Das ist dabei gar nichts. Die Welt wird dadurch weder besser noch schlechter. Eher sogar besser, würde ich sagen. Was ist denn los? Was ist los? Wer kommt denn da? Keine Ahnung. Ja, was ist denn los? Nein. Der Kapitän. Ja, kommen Sie rein. Was wollen Sie? Einer ist auf dem Schiff geblieben. Was für einer? Ein Mann. Ich fand ihn unten im Laderaum. Was haben Sie nachts im Laderaum zu suchen? Ich dachte, da wäre vielleicht was liegen geblieben, was man brauchen kann. Ein paar Socken oder ein Päckchen Tabak, was man so nicht mitnehmen will, wenn man weggeht. Na und? Oder ein Stück Seife. Na und? Und da fand ich einen Mann, der machte sich mit einem Strick zu schaffen. Er weinte vor sich hin und zitterte. Und einem Strick wollte er sich aufhängen. Ich habe ihm den Strick weggenommen. Aber was soll jetzt mit dem Mann geschehen? Wo ist er? Er steht draußen. Das heißt, er sitzt auf der Ladeluke und sagt kein Wort. Na, Bengtsson, dann geh mal hin. Komm mal rein. Es ist fast dunkel. Und ich höre auf einmal dieses Gewimmer. Wie von einer Katze. Dann sehe ich den Mann. Ich dachte zuerst, eine Katze wäre zufällig in den Laderaum geraten im letzten Hafen. Und ich dachte, die ist vielleicht toll geworden. Katzen können nämlich auch toll werden. Ich hör's auf! Ist er das? Ja, da sitzt er. Und Sie gehen sofort und rufen den Krucher her. Jawohl, Herr Kapitän. Wer sind Sie? Warum sind Sie nicht mit den anderen zusammen von Bord gegangen? Ich hatte auf einmal keine Lust. Na und jetzt? Wie stellen Sie sich das vor? Es ist mir ganz gleichgültig, was Sie mit mir machen. Sind Sie der Kapitän? Ja. Sie können mich im Hafen der Polizei abliefern. Ich kann Sie auch sofort über Bord schmeißen lassen. Können Sie, ja. Ist mir alles ganz gleich. Weshalb kommen Sie denn überhaupt aufs Schiff, wenn Sie nachher Angst haben? Tja. Ach, das war alles verkehrt. Ich habe gemerkt, dass ich zu nichts mehr tauge. Das hätte Ihnen früher einfallen können. Na, wenigstens dachte ich das da unten, in diesem schrecklichen Raum. Dieses Dröhnen unentwegt. Man konnte kaum atmen da unten. So, und das passte hier nicht. Na, hier ist es besser. Hier kann man wenigstens atmen. Es tut mir leid, dass ich Ihr Programm gestört habe, Herr Kapitän. Hm. Und jetzt, jetzt gehen Sie mal wieder runter in Ihr Loch. Ich werde sehen, was ich mit Ihnen jetzt anfange. Oh, der ganze Himmel ist voller Sterne. Wer hätte das gedacht? Was sagen Sie da? Darf ich hier oben bleiben, bis es Tag wird? Ja, wenn Sie sich ruhig verhalten. Ganz ruhig hier. Ich will nur zusehen, wie es hell wird. Ich habe noch nie gesehen, wie die Sonne aufgeht. Wie Wasser? Dann bleiben Sie mal hier ruhig sitzen. Ja, danke. Haben Sie vielleicht eine Decke? Was habe ich? Ich würde gerne eine Decke um die Schultern legen. Es ist kühl. Aha. Ja, ich schicke Ihnen eine Decke. Vor 10 Minuten wollte er sich aufhängen und jetzt fürchtet er sich zu erkälten. Warum lachen Sie? Der Kerl wollte sich das Leben nehmen und jetzt ist er der Einzige von den 7, der nicht tot ist. Ja? Meinen Sie, dass die anderen... 3:30. Jetzt dürfen dort schon ein paar Meter Wasser sein. Stehen können Sie nicht mehr auf der Sandbank. Oh, ein elendes Ende. So, er steht noch bis an die Knie im Wasser und die Brandung schlägt einem an die Brust. Nirgends ein Ausweg. Keiner hört einem schreien. Das Wasser steigt immer höher. Da kommt der Krucher. Ja. Herr Kapitän. Krucher, Sie haben doch die Leute weggebracht, ja? Jawohl, Herr Kapitän. Haben Sie die Leute gezählt? Ja. Genau gezählt. Es war dunkel, Herr Kapitän, aber wie viele es waren, konnte ich schon erkennen. Wie viel waren es? 7 Mann natürlich, 7, Herr Kapitän. Das heißt 6 Mann und eine Frau. Ja, da haben Sie eben doch nicht genau gezählt. Meiner Ansicht nach sind es alle 7 gewesen. Es ist gut, Krucher, Sie können gehen. Ist ja merkwürdig. Ja. Da stimmt doch was nicht. Ich finde das auch merkwürdig, nicht wahr, Bengtsson? Ja, ich kann es mir nicht recht erklären. Na, ich kann es mir ganz gut erklären. Na, wie denn, Kapitän? Ich denke, dass Sie mir zwar das Geld von 7 Leuten gebracht haben, aber dass Sie vielleicht vergessen haben, das Geld für einen 8. abzugeben. Aber es ist kein 8. dabei gewesen. Der ist auf Ihre Rechnung gefahren. Herr Kapitän! 7 Leute, die aussteigen und einer, der an Bord bleibt, das sind dem Ganzen 8. Wir können ja den komischen Kerl da fragen, der muss ja wissen. Natürlich, kommen Sie. Bitte? Bitte erlauben Sie mir noch etwas, hier zu bleiben. Sie dürfen bleiben, bis es hell wird, das sagte ich schon. Bis die Sonne kommt? Meinetwegen, aber Sie müssen uns vorher was erklären. Es war furchtbar da unten, Herr Kapitän. Ich wollte einfach nicht mehr weiter. Aber jetzt hören Sie, Herr Kapitän, jetzt ist mir auf einmal ganz anders zumute. Wäre es wohl möglich, dass Sie mich im Hafen irgendwie an Land schmuggeln? Ja, was soll ich denn sonst mit Ihnen anfangen? Ich danke Ihnen. Sagen Sie mal, wie viele Leute waren unten mit Ihnen zusammen? Ich weiß es nicht. Stellen Sie sich das vor. Ich weiß es nicht. Ich müsste scharf nachdenken. Aber ersparen Sie es mir bitte. Dann denken Sie gefälligst nach. Wie viel waren Sie? Nun? Im Ganzen 7. Ja, natürlich waren es 7, Herr Kapitän. Hören Sie mal, es sind 7 Leute von Bord gegangen. Ach so, ja, wissen Sie das nicht? Eine gehörte gar nicht eigentlich zu uns. Was heißt das? Na, als ich sagte, dass ich nicht mehr mitmache, da sagte das Mädchen, ob ich das im Ernst meine. Und ich sagte, natürlich, vollster Ernst. Und dann sagte sie, dass dann an meiner Stelle ein anderer das Schiff verlassen würde. Wer? Ja, das sagte sie nicht. Aber sie hätten es besprochen. Noch als wir die steilen Treppen da hinaufgingen, und ich ging als Letzter, das Mädchen war vor mir, da kam jemand und sagte, jetzt kehren Sie um, wenn Sie wollen. Und ich kehrte um und ging zurück. Der andere ging als Letzter statt meiner die eiserne Treppe hinauf. Ich dachte damals wirklich, es hat keinen Sinn, ich gehe keinen Schritt mehr. Mag mit mir geschehen, was will, also egal was. Das war unten. Aber hier ist die Luft so herrlich. Seien Sie still! Das kann doch nicht sein. Hören Sie, Bengtsson. Das kann doch nicht... Er ist doch noch an Bord. Hören Sie? Wer? Na, mein Sohn. Ja, natürlich ist er an Bord. Von dem Kabelgast. Soll ich ihn rufen? Nein, nein, danke. Ich gehe schon selbst. Herrlich. Herrlich. Ich glaube, das war so ein Augenblick, wo sich plötzlich das ganze Leben verändert. Finden Sie nicht auch? Das war... Als ich hier saß und auf einmal bemerkte, dass ich mitten in einer riesigen Nacht da saß, mit dem Ozean ringsherum, ebenso riesig wie die Nacht, Der lebte und bewegte sich schwach im Dunkeln. Und ein ganz zarter Wind fasste mich. Und sehen Sie, da auf einmal hatte ich das Gefühl, ganz frei zu sein. Und alles, was geschehen war, ist ganz unwichtig. Nur die Welt, die ungeheure Welt liegt da und atmet mich an. Ich bin nur ein kleiner Angestellter und ein Unehrlicher dazu. Axel! Axel! Axel! Ich bin nicht Axel. Was ist Ihnen hier? Wo ist mein Sohn? Ich arbeite hier. Ja, aber mein Sohn. Vorhin war es doch mein Sohn. Nein, Herr Kapitän. Ihr Sohn hat mich gebeten, an seiner Stelle den Rost abzuklopfen. Das ist doch nichts Verbotenes. Er gab mir einen Pfund Tabak und... Dann ist mein Sohn überhaupt nicht hier vorn gewesen? Das war gar nicht er? Nein, Herr Kapitän. Ich arbeite hier seit 10 Uhr. Das ist doch unmöglich. Axel! Axel! Axel! Axel! Axel! Sofort zurück! Aber das hat doch keinen Sinn, wo vorhin die Sandbank war! In 2 Stunden sind wir da! Da ist ja eben schon die Flut herüber! Da ist keine Sandbank mehr! Da ist eine leere Stelle mit 3 Metern Wassertiefe! Schweigen Sie! Wir gehen zurück! Wir suchen das Meer ab, meinetwegen den ganzen Tag lang! Das ist doch einer Unsinn, Kapitän, die jede Reiseminute kostet! Ist mir gleich! Was würde die Gesellschaft dazu sagen? Ist mir gleich! Aber von denen lebt doch keiner mehr! Schweigen Sie! Vielleicht ist das eben der Augenblick, wo er den Boden unter den Füßen verliert. Vielleicht kann er sich noch so lange halten. Niemand kann sich so lange halten. Vielleicht, vielleicht. Ein Fischerboot, Bengtsson. Es könnte doch sein, dass irgendwer zufällig vorbeifährt. Ich sagte schon, da sind keine Fischer. Aber vielleicht doch einer, vielleicht ein einziger. Bei Sonnenaufgang, da fahren sie doch sonst hinaus. Hier nicht. Und wir kommen vielleicht gerade zur rechten Zeit hin, mit äußerster Kraft. Und wenn die Kessel platzt, ist doch ganz zwecklos. Aber man kann doch nicht einfach dastehen und zusehen. Jetzt hat das Schiff gewendet. Fahren wir wieder zurück auf das offene Meer? Wie herrlich. Das dunkle Meer. Das dunkle Schiff. Der dunkle Himmel. Aber es wird immer heller. Immer heller. Jetzt wird sie bald erscheinen, die Sonne. Kaum zu glauben, dass in diese Dunkelheit und in diese Stille der Tag einbrechen wird. Wie ich mich darauf freue, als wäre ich von Neuem zur Welt gekommen. Eine ganz andere, herrliche, riesige Welt.